Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es mal wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also heute keine neue Geschichte, stattdessen gibt es eure Rückmeldungen in Form des Astrogeo-Plänkels. Das ist die Folge 115 von Astrogeo. Wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach das heutige Astrogeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt es voraussichtlich schon in zwei Wochen. So ist es. Und während unsere nächsten Folgen also noch ein bisschen garen oder vielleicht auch brodelnd kochen, das hängt so ein bisschen vom Thema ab, wir verraten noch nicht, was sie gerade tun, wagen wir erstmal einen Blick zurück auf die letzten Folgen. Und dazu springen wir als erstes noch ein bisschen weiter zurück als nur zwei Folgen, nämlich zu Folge 111. Und Franzi, damals hast du mir vom ominösen Planet 9 erzählt, der da ganz vielleicht weit draußen im Kuipergürtel seine Bahnen zieht. Ja, ich erinnere mich. Er ist noch nicht gefunden, ne? Ominös, mysteriös. Ja, dazu hatte Solomon auf Mastodon angemerkt, beziehungsweise einen Link geschickt zu einem Artikel und geschrieben, dachte, das wäre eventuell interessant für euch. Ein Artikel, das Forschende Hinweise auf einen Planet 9 gefunden hätten. Und zwar in alten Archivdaten von Durchmusterungen. Also von vor 20, 25 Jahren. Und da hatten sie genau nach dem gesucht, wie man einen Planeten oder Himmelskörper da draußen finden würde. Und zwar halt geschaut, wie schnell oder bewegt er sich zwischen verschiedenen Aufnahmen. Oder in dem Fall waren es Aufnahmen, wo Jahre dazwischen lagen. Weil der würde sich ja recht wenig bewegen. Also es war letzten Endes eine andere Herangehensweise als jetzt dieses Mike Brown-Team, was er sich ja eher die Orbits bekannter, kleinerer Objekte angeschaut hat, sondern die haben wirklich einen optischen Punkt gesucht. Sie haben wirklich gesucht. Das war ja auch in meiner Geschichte, glaube ich, hatte ich mich mit dem Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik unterhalten. Der hat ja auch erzählt, als dann damals Mike Brown und Konstantin Batygin das erstmals bekannt gegeben haben, hat auch er ja in seinen Herschel-Daten nachgeschaut, mit dem Weltraumteleskop Herschel, ob nicht Herschel schon diesen Planeten erwischt hätte. Letztendlich würdest du ja versuchen, ihn tatsächlich zu finden, indem du, genau wie bei Pluto letztendlich und bei anderen Planeten, wie man Planeten nachweist, du machst eine Aufnahme vom Himmel mit dem Fixstern-Hintergrund, mit den festen Sternen und schaust nach zwischen Aufnahmen, wo halt entweder wenig oder möglichst viel Zeit daneben liegt, hat sich dieser eine Lichtpunkt denn bewegt? Weil du siehst es ja nur von einem Bild, von einer einzigen Aufnahme siehst du ja nicht, ob das ein Planet ist oder ein Stern oder wie auch immer. Sondern bewegt sich dieser Himmelskörper vor dem Hintergrund der Fixsterne? Und so würdest du einen Planeten nachweisen. Ja, und das haben eben die Forschenden von diesem von Solomon verlinkten Artikel getan, auch in ihren alten Archivdaten. Und sie haben Hinweise gefunden auf etwas, was sich bewegt haben könnte. Aber ob es dasselbe ist, was sie zwischen Aufnahmen gesehen haben und ob es Planet 9 ist, ist weiterhin vollkommen unklar. Also das ist die Art von Meldung, das ist interessant, aber es ist natürlich nicht, wir haben das jetzt gefunden oder das kann als handfestes, ich würde sogar argumentieren, das kann noch nicht mal als handfestes Indiz gelten, sondern milde interessant. Drücken wir es so aus. Und solche Meldungen gibt es vermutlich auch immer wieder, ne? Also das ist ja was auch Medien sehr interessiert. Planet 9, ja, es gibt solche Meldungen immer wieder, vor allen Dingen dann mit theoretischen Berechnungen und so. Also Berechnungen, die dann darauf hindeuten, dass es diesen Planeten wirklich gibt. Aber es ist, denke ich, schon so, dass diese Geschichte, gibt es da draußen noch einen Planeten, großen Himmelskörper oder nicht? Das wird sich erst klären mit dem Vera Rubin Observatory, was ja dieses Jahr sein First Light haben soll. Und das wird es dann, in den nächsten Jahren wird sich das, denke ich, klären. Aber auch erst dann. Ich fühle mich gerade zu dem Thema, wir haben schon mal was gemacht und dann gibt es mal wieder eine Medienwelle. Also das hier war jetzt ja keine große Medienwelle, aber ich fühle mich gerade auch so mild erinnert an diesen Exoplaneten K218b, du ja im letzten, vor ungefähr einem Jahr eine Folge zugemacht hast. Ja. Und jetzt vor wenigen Wochen, jetzt vor unserem aktuellen Aufnahmezeitpunkt am 12. Mai 2025, das ist heute und jetzt vor ein paar Wochen gab es ja mal wieder so eine Welle über K218b, weil man da, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem James-Webb-Teleskop nochmal ein bisschen genauer gemessen hat. Mhm. Und ich fand, also ich weiß nicht, was du so drüber wahrgenommen hast oder wie du das gelesen hast, aber ich hatte den Eindruck, man konnte sehr wenig deiner Folge hinzufügen, weil so diese ganze Spekulation eigentlich nur ein Stück weit fortgesetzt wurde. Man hat vielleicht dieses Signal ein bisschen stärker verifiziert, dass da dieses auf der Erde als Biomolekül vorkommt. Okay, du schüttelst schon den Kopf. Ja, nein. Wir hatten, also ich spreche das gerade nur nochmal an, weil auch dazu eine Frage kam, könntet ihr nicht mal eine Folge dazu machen? Dann habe ich einfach darauf verwiesen und habe gesagt, vermutlich hat sich da nicht viel geändert, seit Franzi vor einem Jahr diese Folge gemacht hat. Da hat sich nicht viel verändert. Also es ist richtig, dass die Forschenden, die ursprünglich in meiner Geschichte auch diese Hypothese vertreten haben, dass K218b also eine Wasserwelt ist. Also das ist ja ein Planet, der ist größer als die Erde und von einer sehr, sehr dicken Atmosphäre eingepackt und die besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und eben noch einigen anderen Dingen, nämlich Methan und Kohlenstoffdioxid auf jeden Fall. Das hat James Webb ganz klar gezeigt. Und dieselben Forschenden, die eben sagen, da drunten und da unten drunter ist eine Wasserwelt, haben dann eben mit James Webb nochmal nachgeschaut und eben neue Analysen gemacht und dann gesagt, okay, wir haben stärkere Hinweise gefunden auf dieses Dimethylsulfat und Dimethyldisulfat. So, diese angeblichen Biomoleküle, die du auf der Erde eben nur von biologischen Organismen bekommst. So, das war in meiner ursprünglichen Geschichte, war das auf dem Stand, dass die das damals auch schon gesagt hatten, aber was es letztendlich war, ist, sie haben keine Anzeichen auf diese beiden, ich sage jetzt einfach Biosignaturen, obwohl auch nicht klar ist, ob das Biosignaturen sind, gefunden. Die kommen auch im All vor, plus auf der Erde kommen sie nur durch Leben vor, aber im All, auf Kometen hat man das auch schon gefunden, ja. Eben, also als ob das eine Biosignatur ist oder nicht, sei auch dahingestellt, aber ich spreche jetzt der Einfachheit halber einfach von Biosignaturen, weil ich Dimethyldisulfat, das spricht sich nicht so flüssig. So, also ursprünglich hatten sie gesagt, wir haben Anzeichen auf diese Biosignaturen gefunden, aber wenn du die Analyse eigentlich richtig machst, dann haben sie in ihrer Analyse nur nicht ausgeschlossen, dass diese Biosignatur vorkommt, also nichts gefunden. Und die Analyse basiert außerdem aus der Annahme, dass da unten drunter eine Wasserwelt ist und nicht ein Magma-Ozean, was die andere Variante wäre oder die dritte Variante, wir haben keine Ahnung. Und jetzt in dieser neuen Analyse haben sie eben gesagt, wir haben stärkere Anzeichen auf diese Biosignatur gefunden. Aber die Meldung ist auch eigentlich, das wurde auch berichtet, ich habe auch ich lese immer die Financial Times am Wochenende, und selbst da war es so eine Kurzmeldung auf Seite 2 wert und ich habe das gelesen und habe mich furchtbar aufgeregt bei meinem Samstagskaffee, weil, ja, das ist halt ein bisschen reißerisch natürlich, aber was es dann auch war, ist, dass dann recht schnell auch andere Forschende diese Analysen durchgeführt haben, welche Signaturen man eigentlich nachweisen kann und die halt gesagt haben, da sind überhaupt gar keine Anzeichen von dieser Biosignatur. Also, ne, wir brauchen uns noch überhaupt nicht darüber unterhalten, ob es bei K218b dieses Dimethyldisulfat auf Leben hinweist oder nicht, sondern die haben einfach nur gesagt, wenn du die Analyse rigoros durchführst, dann finden wir überhaupt gar keine Anzeichen, dass dieses Molekül überhaupt in der Atmosphäre vorkommt. Ja. Und letztendlich ist es halt diese eine Forschergruppe, die A sagt, K218b ist eine Wasserwelt und die B sagt, wir finden diese beiden Biosignaturen, immer die Anführungszeichen, musst du dir vorstellen. Das ist eine Forschergruppe und der Rest der Forscherinnen und Forscher auf diesem Gebiet ist höchst skeptisch. Ja. Vor allen Dingen aber auch, was das betrifft, dass die eben sagen, darunter ist eine Wasserwelt, weil ob es diese Wasserwelten wirklich gibt, das auch nicht bekannt, weil wie gesagt, diese Planeten sind alle von einer super dicken Atmosphäre eingepackt aus Wasserstoff und was da drunter ist, weiß kein Mensch, weil es ja auch diese Art von Planet in unserem eigenen Sonnensystem nicht gibt. Das ist ja ein sogenannter Sub-Neptun, größenmäßig zwischen der Erde und Neptun. Und die Erde ist der größte Gesteinsplanet und der Neptun ist der kleinste Planet der, ich sage jetzt mal, Planeten ohne feste Oberfläche. So. Und dazwischen kommt, ist bei uns nichts. Und dieser Sub-Neptun oder Supererde oder wie auch immer man es nennen möchte, das gibt es nicht in unserem eigenen Sonnensystem. Und deshalb ist es natürlich sehr schwierig, auch überhaupt über Modellierungen herauszufinden, was da nun sein könnte. So. Aber ja, deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, der Grundtenor von meiner Geschichte über K218b für AstroGeo, da hat sich noch nichts bahnbrechend Neues ergeben, wo ich sagen würde, da brauchen wir einen Teil 2. Aber es könnte natürlich sein, dass es dazu einen Teil 2 mal gibt. Ich meine, dass so ein Planet jetzt also auch nicht nur in den Medien, sondern auch in der wissenschaftlichen Community so eine gewisse Aufmerksamkeit hat, führt ja auf jeden Fall dazu, dass man sich den weiter genauer anguckt. Das ist auf jeden Fall. Also per se, ja gut. Was ich noch einen interessanten Aspekt fand, ich glaube, das war sogar auch jetzt wieder in der Pressemitteilung, ist, selbst wenn man diese ganzen Annahmen erstmal akzeptiert, wir haben eine Wasserwelt, wir haben diese hohe Konzentration von diesem DMS-Molekül, dann ist die also wenn das so stimmt, wie man es gemessen hat, dann ist die wahnsinnig hoch. Also das ist irgendwie Faktor 1000 mehr davon in der Atmosphäre als auf der Erde. Weil auf der Erde, da gibt es ja so bestimmte Algen, glaube ich, die das freisetzen, aber in sehr geringen Mengen und das wird auch sofort wieder in der Atmosphäre zersetzt. Und das ist ein totales Spurengas auf der Erde. Und man kann auch überhaupt biologisch nicht erklären, wie solche Mengen biologisch produziert werden könnten mit dem Leben, was wir kennen. Also da geht es dann auf der nächsten Ebene gleich weiter mit den Fragen und das ist natürlich jetzt kein Argument dafür, dass es nicht existiert oder uninteressant ist, aber genau, also da gibt es sehr viele Fragen und dann kann es natürlich am Ende auch einfach sein, dass es irgendwelche geologischen Prozesse gibt, die das einfach anorganisch freisetzen. Alles möglich, ja. Es ist alles möglich. Ich meine, ich bin da auch ein bisschen in dem Thema gerade mehr drin, als ich sonst bin, weil ich arbeite gerade an einem Feature für den Bayerischen Rundfunk. Da geht es um Exoplaneten. Und überraschenderweise. Und das nehme ich gerade auf, das darf ich einsprechen an dem Donnerstag, wo dieses AstroGeo-Plänkel erscheint. Kann ich dann auch gerne verlinken. Mhm. Aber da habe ich auch die Forscherinnen und Forscher nach K218b gefragt. Interessanterweise, bevor diese Meldung jetzt rumging, waren meine Interviews schon vorher. Und auch diese allgemeine Frage, was ist eine Biosignatur, was ist keine Biosignatur, wie weisen wir überhaupt Leben nach, hat mir eine Forscherin dazu gesagt, die die Koryphäe auf diesem Gebiet ist, dass sich O-Ton Astronomers are gonna be arguing about this forever. Nur in amerikanisch. Das war sehr britisch, ja. Vom Max-Planck-Institut für Astronomie und Aha. Sie muss es wissen. Sie hat mir auch erzählt, sie ist überzeugt übrigens, dass K218b keine Wasserwelt ist. Also so viel dazu. Aha. Diese Frage, was gilt als Leben und was nicht, ist nach wie vor halt hart mit einer Stichprobe von 1, wo wir wissen, dass es das gibt. Und deshalb, ja, es wird sich darüber ewig gestritten werden. Genau. Genau, also wenn ihr diese Folge nochmal nachher hören wollt, das ist AstroGeo 88, Biosignatur auf Ozeanwelt K218b. Aktuell, Aktualisierung noch nicht notwendig, war eigentlich noch vollkommen zutreffend. Ja. Und ansonsten könnt ihr euch ja dann noch ergänzend Franzis BR-Feature anhören, wenn es dann rauskommt. Ja, das habe ich jetzt vergessen, wann es rauskommt, aber ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja. Von daher. Wir werden euch darüber in Kenntnis setzen, im Zweifel in den Kommentaren zu diesem Geplänkel, wenn es soweit ist. Okay, machen wir weiter? So, machen wir weiter und zwar mit deiner Folge 113, ändert die Erdbahn das Klima? Milankovic auf dem Prüfstand. Und da hast du erzählt, den zweiten Teil von einer Duologie zu den Milankovic-Zyklen. Sagt man das? Duologie? Das klingt fancy, ne? Ja, total. Duologie, Trilogie, Tetra. Ich wollte gerade Biologie sagen, aber das heißt schon was anderes. Nein. Ja. Auf jeden Fall in deiner letzten Geschichte ging es um die Forschung, wie man überhaupt nachgewiesen hat oder überhaupt herausfinden konnte, ob Milankovic recht hatte mit seiner Theorie, These, Modell, ob die Erdbahn das Klima ändert. Und dazu hast du recht viel Feedback gekriegt. Ja. Zum Beispiel hier, ich fange jetzt mal an. Ja, fang mal an. Bewitched Mind auf Mastodon hat geschrieben, das war der gefühlt längste Cliffhanger der Podcast-Geschichte. Ja. Was sagst du dazu? Genau, dafür muss ich mich entschuldigen. Also der Cliffhanger entstand ja dadurch, dass zum einen wir ja immer zwei Folgen aufnehmen und die dann hintereinander veröffentlichen und dann gibt es ein Geplänkel. Das heißt, es liegen immer schon mal zwei andere Folgen dann nochmal zwischen dem Zeitpunkt, bis dann die nächste Folge von mir rauskommt. Ich glaube, hier lief dann auch noch meine Rechercheabwesenheit, wo ich unterwegs war, lag auch noch dazwischen. Deswegen waren das schon einige Wochen. Das tut uns leid. Das entsteht einfach durch unseren Veröffentlichungszyklus. Aber es hat sich immerhin auch niemand beschwert, dass niemand dem jetzt folgen konnte. Und offenbar ist es mir und uns gelungen, die Spannung hoch genug zu halten über diese lange Zeit. Ja, solange sich unser Veröffentlichungsrhythmus nicht den geologischen Zeiträumen und Zeitskalen anpasst, sind wir auf der sicheren Seite. Ich glaube, das ist nicht gut für die Publicity von so einem Podcast. Selbst unter Geologen. Podcastpause, The Boring Billion. Da machen wir mal eine Folge drüber. Da hätte ich gerne eine Folge zu dir, zu der langweiligen Milliarde Jahre angeblich in der Erdgeschichte. Da müsst ihr euch bloß noch ein bisschen gedulden für. Eine Milliarde Jahre. Der nächste Kommentar, machen wir mal lieber weiter, ist von Dennis. Das ist auch nur sein kleiner Kommentar. Er schreibt, Barbados, das ist diese Karibikinsel, das klingt für ein Betriebssystem ohne griechisches Sprachpaket, daher nur ein Stern, aber wir sind hier ja nicht bei iTunes. Ich check's nicht, aber das macht nichts. Macht's nicht. Barbados. Hä? Also wie spreche ich es denn jetzt richtig aus? Naja, hat halt dieses ach, Witze erklären ist doof eigentlich, ne? Aber DOS. Ja, eben, deshalb, wir lassen es moving on. So weißt du, so wie MS-DOS, Barbados, das Barbaren-DOS. Egal. Hä? Ich bin unterkoffeiniert. Ich erzähle dir stattdessen, oder du sprichst stattdessen von weiterem Feedback. Ja. Oder beziehungsweise hier, Markus. Aber trotzdem danke für den Kommentar, Dennis, um Gottes Willen. Es ist nur sehr früh, also es ist 10:30, aber es ist sehr früh. Markus auf der Website erzählt von einem Vortrag über die Milankovic-Zyklen, den er kürzlich besuchte. Und er hat da gelernt, dass das Klima noch ein paar andere externe Faktoren hat als nur die astronomischen. Und er schreibt, dass das Wasser in Polnähe zirkulieren kann und nicht durch eine zusammenhängende Landmasse unterbrochen wird. Das wirkt dann wie ein Kühlschrank auf das Klima. Würde sich also die Meerenge zwischen Feuerland und der Antarktis schließen, hätte das eine starke Erwärmung der Erdatmosphäre zur Folge. Somit sind die verschiedenen Klimaperioden der Erde aus dem Dreiklang von Milankovic-Zyklen, Verteilung der Plattentektonik und chemisch-biologischen Prozessen, zu denen mittlerweile eben auch die menschliche Zivilisation zählt, zu erklären. Genau, also super, super Kommentar und total wichtig. Das ist so dieses Big Picture, was ich ja noch ein bisschen mehr hätte vielleicht mitliefern können, was in meiner Folge fehlt. Es ist tatsächlich so, dass das Erdklima nicht schon immer maßgeblich durch die Milankovic-Zyklen gesteuert wurde. Was man ja auch daran sieht, dass es Beweise für Eiszeitzyklen eigentlich nur einige Millionen Jahre in die Vergangenheit gibt und davor eben nicht mehr. Das heißt zum Beispiel, dass in früheren Zeiträumen die Position der Kontinente ein wichtigerer Faktor war für das Klima, verglichen mit diesen astronomischen Zyklen. Und da vor allen Dingen halt, dass bestimmte Meeresstraßen geschlossen sind. Also das ist einmal, was wir heute haben, dieser antarktische Meeresstrom, dass wirklich eine Meeresströmung einmal um die Antarktis herumgeht. Das ändert halt auch klimatisch sehr viel, weil auch die Wettersituation komplett andere ist. Das ist, glaube ich, auch sowas wie Mittelamerika, die Landenge, ja, also da, wo heute Panama und Nicaragua und so liegen. Das war ja auch mal durchgängig und auch das hat natürlich sehr viel an der Ozeanzirkulation geändert. Und die Zeit der Dinosaurier, also zwischen dem Perm und der Kreidezeit, muss ich in Zahlen sagen, 250 bis 69 Millionen Jahre ungefähr, da gab es wahrscheinlich überhaupt gar keine Eiszeitzyklen, also auch gar keine großen Polkappen. Und da war die Erde durchgängig quasi zu warm für. Ja, insofern ein wichtiger Punkt und ist auch was man sich klar machen muss, dass es sozusagen diese Milankovitch-Zyklen auch ein bisschen der Tatsache geschuldet sind, dass das Erdklima momentan recht sensitiv ist, also recht sensibel ist gegenüber solchen externen Faktoren durch die Position der Kontinente. Also wenn wir einen riesengroßen, fetten Superkontinent hätten, dann wäre es nicht so sensibel gegenüber der Erdbahn, das Klima. Genau, also die Jetztzeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontinente auch wahnsinnig verteilt sind über die Erde. Also das war in langen Zeiten komplett anders und Superkontinent ist so der andere Extremfall. Wir sind auch gerade in einem Extremfall, der liegt sozusagen auf der anderen Seite und in den, ich glaube, wann bildet sich der nächste Superkontinent? Das kann man ja auch simulieren, wie sich so die Platten bewegen. Ich glaube, in 100 bis 200 Millionen Jahren sieht das auch wieder anders aus. Ja, da rücken die Kontinente wieder eher zusammen. Ist auch mal spannend, wie man das simulieren kann. Mache ich mal eine Folge drüber. Ja, so. Aber dann gibt es noch eine Diskussion darüber, ob und ab wann die Milankovitch-Zyklen eigentlich im Geografie- oder Physikunterricht in der Schule unterrichtet worden sind. Die Frage hat Oliver aufgebracht, der sich bei seinem eigenen Abitur 1982 nicht erinnern kann, von Milankovitch gehört zu haben, und etwas Ähnliches schreibt Manfred. Genau, da gab es eine kleine Diskussion zu, die ich auch ganz spannend finde. Ich ergänze mal noch als spät oder später Geborener bei meinem Abitur im Jahr 2004 in Berlin. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass im Laufe dieser Schullaufbahn ich jemals von Milankovitch-Zyklen gehört habe. Ist aber vielleicht auch kein guter Messpunkt, weil ich kann mich überhaupt nicht an irgendwelche geologischen Details aus meiner Schullaufbahn erinnern. Ich bin einmal mit Steinen in Berührung gekommen, weil in meinem Physik-LK mal ein Vertretungslehrer war und der war halt ein Geograf zufällig und interessierte sich selber für Geologie und hat halt so ein paar Gesteine mitgebracht und das war so das erste Mal, okay, was alles gibt, ja, also irgendwie hab ich bis dahin auch in diese Mineraliensammlung in Naturkundemuseen, wo ich als Kind schon öfter mal war, die haben mich auch nie interessiert so richtig, also das kam irgendwie alles später. Insofern ist es auch ein bisschen kurios, dass ich jetzt als Geologe hier sitze tatsächlich. Wie war das bei dir, Franzi? Hast du jemals von Milankovitch gehört oder von Geologie in deiner Schulzeit? Ich habe die Hälfte meiner Schulzeit ehrlicherweise verschlafen. Es kann gut sein, kein Witz, ich habe die meiste Zeit geschlafen. Also die Hälfte, und die andere Hälfte habe ich da mal aufgepasst oder gelesen unter der Schulbank. Aber nein, ich erinnere mich nicht. Das ist Erdkunde, also bei Geologie oder irgendwie sowas, Erdkunde gab es bei mir. Und da ist meine einzige Erinnerung bewusst daran, dass wenn wir in einer anderen Stunde einen gewissen Erdkundelehrer als Vertretung hatten, dessen Name mir auch entfallen ist, dann hat der immer in jeder Vertretungsstunde die Landeshauptstädte der Bundesländer uns eingeprügelt und bin ziemlich sicher, ich weiß sie heutzutage, aber ja, das ist meine Da hast du doch was mitgenommen. Meine Erdkunde-Erinnerung, was eigentlich ziemlich tragisch ist, wie sehr, ja. Verglichen damit, wie sehr es mich inzwischen interessiert, aber es ist halt auch eher, ja, aber ja. Ich glaube tatsächlich, in den Lehrplänen spielt es keine Rolle, sage ich jetzt mal, ohne das recherchiert zu haben. Ich bin gerade ganz überrascht bei meiner Tochter, die ist gerade in der 6. Klasse und die haben gerade so eine Einheit gehabt mit so einem Referendar, so ein paar Wochen, und der hat die Alpen als Thema gemacht und da haben sie irgendwie die Faltung der Alpen und wie das halt sein kann, dass man heute Muschelfossilien in großen Höhen findet, und sie haben auch, wie ein Gletscher funktioniert, also wo es oben drauf schneit und diese ganzen Bereiche und Moränen und was da alles gibt. Da war ich sehr positiv überrascht, was die dann alles macht. Ich weiß nicht, ob das ein Zufallsfund hier ist oder der Referendar ist, dass denen das selber interessiert oder ob man das hier in Süddeutschland anders macht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe da nur festgestellt, dass natürlich damals, als die Kühe noch große Köpfe hatten und ich in der Grundschule war, in Oberfranken, Anfang der 90er, also da kam mal ein Neffling vor Jahren an, hier in München und im Heimat- und Sachkundeunterricht, und die hatten dann die Bajuwan und die Isar und alles und er ja. So Franzi und mir und ich so, ich habe keine Ahnung, weil unüberraschenderweise Oberfranken auch historischerweise nie irgendwas mit den Bajuwan am Hut hatte und wir deshalb im Heimat- und Sachkundeunterricht darüber nichts erfahren haben. Also wir haben irgendwann mal Isar, Iller, Lech und Inn, ist es so, fließen irgendwie zu Isar hin, rechts, links, ich zu weiß Donau. Es nicht. Ja. Zur Donau. Okay, ja. So viel du weiß siehst, ich hab keine Ahnung. Kommt vielleicht auch echt auf die, oder wie flexibel die Lehrpläne dann sind, was man dann halt anpassen darf. Aber ich habe von den Alpen, ich muss eigentlich von den Alpen gehören, aber ich weiß es nicht mehr. Aber Milankovic-Zyklen definitiv. Also in Physikunterricht, nein, lange Rede. Kurzer Sinn. Und dann gibt es eine Diskussion, noch eine Diskussion. Du hast sehr viele Diskussionen angeregt, von dem ich dir schon prophezeit habe, dass wir Zuschriften bekommen werden, und zwar zu den Isotopen. Genau, da hattest du ja vor allen Dingen so ein bisschen bemüßigt, da genauer zu sein, wann ich von Element und von Isotop spreche und so weiter. Und das ist tatsächlich ein tiefes Thema. Julia schreibt zum Beispiel dazu Folgendes. Magst du das vorlesen? Ja. Julia schreibt: Besonders gefreut habe ich mich, dass Isotopenmethoden eine so große Rolle in der Folge spielen durften. Das sind unglaublich spannende Werkzeuge, die man in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen kann. Von der Datierung von Grundwasservorkommen über die Frage, ob griechischer Spargel fälschlicherweise als deutscher angeboten wird. Derzeit eine sehr relevante Frage, das ist mein Einschub. Bis hin zu Erkenntnissen, wo Ötzi seine Kindheit verbrachte. Bei der Untersuchung von Klimaarchiven spielt sie natürlich eine sehr wichtige Rolle. Allerdings ist euch dabei ein Fehler unterlaufen. Franzis Frage, ob man statt O18 auch Deuterium verwenden kann, ist absolut berechtigt und mit Ja zu beantworten. Ach cool. Karl verwechselt das stabile Deuterium kurzzeitig mit dem radioaktiven Tritium. Deuterium wird in der Tat häufig ergänzend zu O18 verwendet. Ja, also danke Julia. Das Thema, also ich habe es ja ein bisschen angedeutet, das Thema ist wirklich komplex und ich hatte Hochachtung davor und natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Wer jetzt bis jetzt hier nicht ganz folgen konnte, also es gibt das Wassermolekül H2O. Aha. Dann gibt es aber auch, also das, der Sauerstoff da drin ist eigentlich hauptsächlich das O16. Ja. Isotop, das ist sozusagen der Hauptteil, das ist... keine Ahnung, 99% oder so. Und dann gibt es aber auch noch das stabile und häufigste andere Sauerstoff-Isotop O18, das aber deutlich seltener ist. Und davon habe ich in der Folge gesprochen, dass man eben dieses O18 als Temperaturproxy verwenden kann. Also man misst den Anteil des Isotops Sauerstoff-18 relativ zu dem viel häufigeren O16 und schließt darauf zum Beispiel auf die Temperatur, die zur Entstehungszeit des Sediments zum Beispiel im Meerwasser geherrscht hat. Aber es gibt, wie du ja auch, Franzi, in der Folge schon dann angefragt hattest, auch noch Isotope des Wasserstoffs, und das ist vor allen Dingen Deuterium, das eben aus einem Proton und einem Neutron besteht im Kern, und das ist auch stabil, das habe ich falsch gesagt in der Folge, also es ist nicht radioaktiv, und es wurde übrigens 1931 von Harold Urey entdeckt, der ja auch in der Folge am Rande eine Rolle gespielt hat. Und da gab es von dir in der Folge diese berechtigte Frage, was denn jetzt mit diesem schweren Wasserstoff bzw. schweren Wasser ist. Denn D2O, also Deuterium und Wasser und Sauerstoff miteinander verbunden, da spricht man auch von schwerem Wasser. Da ist halt die Frage, stört das Deuterium denn diese ganzen Methoden, zum Beispiel diese alte Wassertemperatur zu bestimmen? Und sagt der Anteil von Deuterium im Wasser was anderes aus als der Anteil von O18? Und da hatte Julia einen ergänzenden Kommentar dann noch dazu geschrieben. Ich kann ihn ja mal vorlesen, oder? Oh, ich kann auch, wenn du oder möchtest. Oder du, genau. Nachdem ich schon Julia am Anfang vorgelesen habe. Dann sei doch Julia, dankeschön. Sie schreibt, der relative Anteil von O18 und von Deuterium werden häufig ergänzend verwendet. Die Messungen werden nicht gestört, weil man typischerweise nicht das ganze Wassermolekül in das Massenspektrometer steckt, sondern chemisch aufbereitete Proben, in denen O und D, also Deuterium, anderweitig gebunden sind. Ah, es werden also nicht die Massen der Wassermoleküle gemessen, sondern die der O- und oder H-Atome. Deshalb spielt es auch keine Rolle, ob das Deuterium als D2O oder als DHO vorlag, also zwei Deuterium oder ein Deuterium und ein Wasserstoff. Es gibt Proben, in denen man beides messen kann, Grundwasser, Niederschlag, Eiskerne, also in Wasserproben, Oft geht das allerdings nicht. Dann kann man aber vielleicht O aus Knochen und H aus Tier- oder Menschenhaaren ergänzend verwenden, wenn man einen archäologischen Fund eines Skeletts untersuchen möchte, das Wollklamotten trägt zum Beispiel. In dem Fall hat man Delta O18 und Delta D, Delta ist der Unterschied, also die Differenz, aus derselben Zeit am selben Ort verfügbar, nur in unterschiedlichen chemischen Verbindungen. Eine interessante Anwendung, wo man sowohl Delta O18 als auch Delta D misst, ist der Deuteriumüberschuss, der Auskunft über die klimatischen Bedingungen am Verdunstungs- und Niederschlagsort einer Wasserprobe gibt. Das ist der Hammer, danke für die Erklärung, ja, Julia. Super. Wahnsinn. Also. Aber das, also, was ich davon mitnehme, ist, weil meine ursprüngliche Frage, wenn man den Anteil von O18 rausfinden möchte, ob das dann nicht das Signal verwirrt, wenn ich wenn ich dann stattdessen D2O hätte, also 2 Deuterium und ein O16, ein normales Sauerstoffatom, ein O16-Isotop. Aha. Weil dann denke ich mir, okay, 2 extra Neutronen und auch im Sauerstoff sind es ja 2 extra Neutronen und die genaue atomare Masse ist sicherlich ganz klein wenig unterschiedlich, aber ich habe gedacht, das würde das verwirren. Aber Julia, wie sie schreibt, es wird vorher, bevor man das überhaupt misst und diesen Anteil bestimmt, wird es aufgesplittet, also Sauerstoff von Wasserstoff getrennt und damit habe ich auch keine Verwechslung vom Signal. Und danke für die tolle Erklärung, Julia. Sehr cool. Total. Und ich bin auch immer wieder baff, was man einfach methodisch damit machen kann. Also einfach diese Vielseitigkeit. Also, dass du es auch irgendwie in der Lebensmittelchemie verwendest und nicht nur in der geologischen Forschung und Klimaforschung. Also, es ist so wahnsinnig vielseitig und natürlich spielt das auch zusammen, ne? Also, dass du dann irgendwie in der Kleidung von Ötzi oder auch in den Knochen von Ötzi feststellen kannst, ob er nördlich oder südlich der Alpen aufgewachsen ist, da steckt natürlich dieses Wissen darüber drin, wie diese Sauerstoffatome sich im Klimasystem verhalten. Also das spielt dann auch alles zusammen irgendwie und man muss irgendwie alles verstehen, damit man dann weiterkommt. Und das finde ich echt ziemlich toll. Es gibt noch eine kleine Ergänzung, die kann ich kurz noch vorlesen. Auch nochmal zu dem Thema, ob diese Mischung aus Deuterium und diesem schwereren Sauerstoff O18 ein Problem ist. Da schreibt uns nämlich noch Bernd. Im Meerwasser kommt H2O sehr selten als halbschweres Wasser vor. Also halbschwer heißt, du hast ein Wasserstoffatom, ein Deuteriumatom und dann noch ein Sauerstoff, ne? Also ist sozusagen die Wasserstoffatome hier gemischt. HDO, dieses HDO hat eine Atommasse von 19, während H2O18, also 2 normale Wasserstoff und dann dieses etwas schwerere Sauerstoff-Isotop, das hat eine Atommasse von 20. Außerdem dissoziiert Wasser, wodurch das H-Atom nicht stabil am H2O gebunden ist und ständig H gegen D ausgetauscht wird. O18 aber bleibt O18 im Wassermolekül. Also da kommen dann noch so chemische oder es ist so physikalisch-chemische Prozesse dazu. Danke auch für diese Ergänzung. Ne? Also wenn man da wirklich ins Detail geht, dann ist das einfach eine eigene Folge. Also diese das hier. Ich habe mal einen längeren Artikel geschrieben über die Frage, wo das Wasser auf der Erde eigentlich ursprünglich herkommt. Und da kannst du dann so richtig schön einsteigen, wo welche Isotope wann im Sonnensystem und wo sind die nun auf der Erde und dann findest du sehr schnell raus und dann steigst du noch tiefer ein in Wasser und die verschiedenen Eisformen von Wasser. Und dann wird es sehr schnell der Gestalt, dass ich leise anfange zu weinen, weil ich habe nie sonderlich viel Chemie gelernt. Aber ein sehr spannendes Thema. Auch die Frage, wo das Wasser auf der Erde überhaupt herkommt. Sehr schön. Ich schreibe das gleich noch in meine Liste mit möglichen Themen. Das kann Themen. Auch ich machen, da kann ich dir, mach fast das. Alles drüber erzählen. Auf jeden Fall, mach das. Okay, dann hören wir jetzt hier auf an dieser Stelle. Franzi kann das dann mal wieder aufgreifen und mir dann mal wieder was über Isotope erzählen. Manfred hat netterweise noch einen Link zu einem PDF ergänzt, was man in der Umwelt alles mit Deuterium und mit 18O, also mit diesem Sauerstoffisotop messen kann. Da steht noch viel, viel mehr drin. Und diesen Link werden wir auch noch in den Shownotes ergänzen. Vielen Dank dafür. Und auch noch an dieser Stelle einen Dank an Ralf, der hat sich auch noch zu dem Thema gemeldet und natürlich alle anderen, denen das ja aufgefallen ist, dass man was ergänzen kann oder auch Karl verbessern kann. Auch sehr willkommen. Okay, dann schließen wir das ab und kommen noch zu deiner letzten Folge, Franzi. AstroGeo 114, die expandierende Erde. Und da hast du von einer, ich würde sagen, fixen Idee des theoretischen Physikers Paul Dirac erzählt. Man könnte auch sagen, Dirac hat etwas Zahlenmystik mit großen kosmologischen Naturkonstanten getrieben. Und diese Mystik hat dann einige Jahre später auch Blüten in den Geowissenschaften getrieben. Ja, also was Dirac, ja, ist richtig. Zahlenmystik ist sowieso sehr schön. Dirac hat letztendlich gesagt, anhand einiger Naturkonstanten, oh, das ist aber komisch. Und dann kam Dirac über Umwege auf den Schluss, dass die Gravitationskonstante G abnimmt. Und wenn G abnimmt, hat sich dann ein anderer Physiker namens Pascual Jordan überlegt, dann müsste die Erde in ihr expandiert sein, also größer geworden sein in ihrer Vergangenheit. Sie war früher kleiner und jetzt ist sie größer. Ein bisschen wie ein Luftballon. Ja. Und dazu schreibt Schwupselwupsel oder Schwupselwupsel auf Spotify. Wie immer sehr interessante Folge. Die Erde 4,6 Milliarden Jahre, das Universum 13,8 Milliarden Jahre. Das ist exakt ein Drittel. Die Formel liefert zwei Drittel. Danke. Paper and Nature ist raus. Könnt ihr gerne bald eine Folge über mich machen. Aber nur, wenn ich das Paper gelesen habe. Lieber Schwupselwupsel oder liebe Schwupselwupsel. Genau. Aber bitte unter diesem Nickname das Paper veröffentlichen, das hilft. Ja. Martin schreibt auf der Webseite, wieder mal eine tolle Folge, sehr interessant und auch witzig. Ich habe die Biografie Der seltsamste Mensch von Graham Famelo vor ein paar Jahren gelesen und kann es auch wirklich empfehlen. Ja, Der seltsamste Mensch, The Strangest Man, ist eben die Biografie von Graham Famelo über Paul Dirac. Mhm. Und auch ich schließe mich Martin noch einmal an. Wenn man Biografien gerne liest und das auch nicht abschreckt, dass der darin beschriebene Mensch theoretischer Physiker war, dann ist das wirklich eine sehr, sehr lesenswerte und sehr gute Biografie. Ich suche gerade noch Ferienlektüre. Das ist sehr gut. Das ist fantastisch. Wenn du es auf Englisch lesen möchtest, kann ich dir einfach zuschicken. Sehr cool. Ja, okay. So, Thorsten. Thorsten schreibt dann auch auf der Webseite, ich mag euren Dialog und dazu gehören für mich auch die kleinen spontanen Momente, die in einem Gespräch entstehen und wenn man sich gut versteht und begeistert bei der Sache ist. Am Ende, da wo Franzi sich fast schon entschuldigt hatte, im anderen Fachgebiet zu wildern, da ist mir aufgefallen, Astronomie und Geologie haben eigentlich erstaunlich viel gemeinsam. Beide Disziplinen sind darauf angewiesen, ihre Forschungsobjekte aus der Distanz zu betrachten. Die Astronomie über Signale aus dem fernen All, die Geologie über Spuren aus der tiefen Vergangenheit der Erde. Sie können fast nie direkt eingreifen, sondern müssen aus dem, was übrig ist, ein Bild rekonstruieren. Das war mir tatsächlich noch nie bewusst. Ja, dafür sitzen wir hier, oder, Franzi? We try. Ja. Nein, das freut mich auch, dass das so aufgewiesen ist. Aber das stimmt schon, wenn man sagt Wissenschaft, okay, ich habe eine Hypothese und dann mache ich ein Experiment, um diese Hypothese zu falsifizieren. Die Astronomie kann sich jetzt nicht 5 Supernovae im Labor bauen und auch geologische Zeiträume im Labor nachzustellen, ist ein bisschen schwierig. Ne? Also letztendlich, ja, die ganze Erde ist das Labor für die Geologie und der Weltraum das Labor für die Astronomie und Astrophysik. Und du hast halt voll oft auch irgendwelche Krücken, auf die du dich irgendwie dann stützen musst, so gut es geht. Oder einfach verschiedene Methoden, die man dann irgendwie anwendet und von verschiedenen Blickwinkeln auf ein Problem guckt. Aus sehr, sehr schlechten Blickwinkeln, aber zusammen kommt man dann doch erstaunlich oft zu ganz guten Ergebnissen. Nicht immer, aber doch erstaunlich oft, finde ich. Ich finde es auch. Und es bleibt spannend, weil du kannst es sehr, sehr, also du kannst es schon, also es ist, denke ich, schon ein bisschen, weil es ja auch so groß ist, sehr schwierig oder langwierig oft Sachen wirklich abschließend zu klären. Also es wirklich dingfest machen. Deshalb funktioniert das ja auch so gut mit den Geschichten aus der Astronomie und den Geschichten aus der Geologie, weil da gibt es halt einfach viel zu erzählen, um diese Experimente zu machen und wie man überhaupt irgendwas rausfindet. Und manchmal ist es wirklich ein Krimi, genau. Ja, Und dann gab es am Ende noch ein, zwei Bemerkungen zum Thema Sprachtempo. Jasmin schreibt auf Spotify, höre euch super gern zu, nur ein bisschen weniger hudeln, etwas weniger schnell sprechen. Bitte, ansonsten macht gern weiter wie bisher. Und Boogie Woogie schreibt auf Spotify, mega interessant. Leider ist es super schwierig, der Franzi zuzuhören. Das tut mir leid. Sie hat immer so Sequenzen, wo sie extrem schnell und undeutlich redet. Man kann da nur schwer folgen. Ich weiß gar nicht. Man kann ja auch Podcast folgen. Ich weiß, dass man sie schneller abspielen kann, aber ist die Option langsamer auch vorhanden? Geht. Also ich glaube, wenn schneller geht in der Podcast-App, geht langsamer auch. Ich habe das gerade so schnell gesagt, dass ich selber gestolpert bin über meine Zunge. Vielleicht sollte ich langsamer sprechen. Ja, aber ja. Jasmin und Boogie Woogie, ich höre euch. Diese Kritik nehme ich an. Ich habe die Tendenz, zu schnell zu sprechen, wenn mich etwas begeistert oder interessiert. Aber ich werde verstärkt darauf achten. Wir sind halt leider manchmal begeistert. Ja, das ist, weil das auch, also ich spreche im echten Leben noch schneller. Hurra. Und weil das in Astrogeo bei den Geschichten ja schon eher einer echten Gesprächssituation oder Erzählsituation ähnelt, bin ich auch innerlich nicht in der Haltung, okay, ich spreche jetzt zum Beispiel einen Hörfunkbeitrag ein, wo ich dann sehr viel langsamer spreche. Natürlich. Nee, das ist ein guter Hinweis von euch beiden. Vielen Dank und ich werde darauf achten in Zukunft, dass ich das wieder ein bisschen verlangsame, entschleunige. Ich glaube, so. Zu sehr darf man sich aber auch nicht von seinem natürlichen Sprechtempo entfernen, weil das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, ja, man kann immer an sich arbeiten. Ich werde es auch versuchen. Ja, nee, also ich weiß auch, ich werde nie den Tonfall und die Sprechgeschwindigkeit haben von jemandem, der gut Sterbeanzeigen verkündet. Also weißt du, das ist so die getragene Dramatik, ja. Das bin ich nicht. Aber das wäre auch nicht dieser Podcast, glaube ich. Nein, das wäre auch nicht dieser Podcast. Nein, also so verbiegen könnte ich mich dann auch nicht. Aber ich kann schon darauf durchaus achten, dass ich da etwas langsamer vorgehe. So, und dann gab es noch ein bisschen allgemeines Feedback. Genau, da kann ich ja mal weitermachen. Also es gibt, wir haben ja einen kleinen Aufruf gestartet, was die finanzielle Unterstützung angeht. Und da gab es sehr viel positiven Zuspruch, also sowohl in Form neuer Unterstützer, aber auch einfach Menschen, die uns geschrieben haben und uns gelobt haben. Und das war sehr, sehr schön und wohltuend und freut uns immer total. Leute, die uns geschrieben haben, dass sie vor allem die geologischen Geschichten interessieren, aber auch die astronomischen oder umgedreht und dass sie uns sehr gerne auch oft einzelne Folgen mehrmals hintereinander hören. Das wäre eine interessante Frage, ob das daran liegt, dass die Geschichten so spannend sind oder weil wir zu schnell sprechen. Ach, das ist aber fies. Nein, ich sag, die Geschichten sind so spannend. Ja, ich meine, es sind ja auch komplexe Sachen. Ich kenne das auch, dass ich so Podcast-Folgen so nebenher höre. Also jetzt nicht bei uns. Unseren Podcast höre ich nicht nebenher, aber andere, die jetzt ein bisschen außerhalb meiner Expertise liegen, dass ich dann manchmal ein bisschen abgelenkt bin und dann manchmal auch nochmal hören will, wenn es mich besonders interessiert. Insofern nehme ich das auch einfach mal als Kompliment, dass Menschen einfach Lust haben, das zu verstehen, was wir erzählen. Wir haben auch Feedback bekommen von Juristen zum Beispiel, die uns hören, oder Medizinern oder einer Tätowiererin, die uns gerne beim Zeichnen hört. Und das finden wir einfach großartig. Ja, das finde ich toll. Mit unseren sehr nerdigen Themen. Ja, dann gibt es noch einen Themenaspekt, den ein Kommentator angemerkt hat, nämlich J, und der schreibt: Moin, würde mich freuen, wenn das hier eine Ausnahme bleibt. Er bezieht sich vor allem auf die letzte Folge und er schreibt weiter: Und ihr nicht auch noch auf den AI-Rotzzug aufspringt für die Episodenbilder. Für einen Wissenschaftspodcast tut das, finde ich, überhaupt nicht Not. Ich mag eure richtigen Episodenbilder immer sehr, und warum AI-Generation, also künstlich erzeugte Bilder, böse sind, in Klammern Copyright, Kapitalismus, Energie etc., wisst ihr ja sicherlich eigentlich selbst. Als Künstler und damit selbst betroffen, hat das immer einen extrem faden Beigeschmack. Also J bezieht sich auf das Episodenbild zur Folge der expandierenden Erde, was ich mit ChatGPT erstellt habe. Das ist auch als solches gekennzeichnet. Ich verstehe das total, Also wirklich, vollen Herzens würde auch ich für jede Folge gerne ein Knaller-Episodenbild verwenden, was nicht KI-generiert ist. Es ist ein bisschen schwieriger in diesem Zusammenhang, weil es ja auch in Astrogeo sich manchmal um sehr abstrakte Themen handelt. Also wie bebildere ich ein solches Thema, dass es auch als Thumbnail für einen Podcast funktioniert. Und ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, aber, und da kommen wir wieder zu Karls letzten angesprochenen Punkt der finanziellen Unterstützung her, wir können für Astrogeo keine Bilder kaufen. Also wir haben keine Abos auf Bilddatenbanken und wir können sie nicht kaufen und zahlen. Also wir sind auf Bebilderung und Bildmaterial angewiesen, was frei verfügbar ist. Was gerade im Astro-Teil, da weiß es genau, sehr oft der Fall ist, dass es frei verfügbar ist. Die Europäische Weltraumorganisation ESA stellt ihr Material kostenfrei zur Verfügung, die US-amerikanische NASA auch. Die ESO auch, die Europäische Südsternwarte. Also das ist oftmals einfach möglich. Aber ich kann ja auch nicht dann zum Beispiel bei sowas, wenn ich 3 Folgen über Exo oder Planeten letztendlich erzähle, dann hättest du 3-mal einfach nur einen kugelrunden Planet. Das ist ein bisschen langweilig. Und lange Rede, kurzer Sinn, in meiner total idealen Welt würde dieser Podcast sich finanziell so lohnen, dass wir einfach zum Beispiel einer Designerin oder Designer zahlen könnten, die uns diese Bilder machen, dann wäre das auch aus einem Guss und bearbeiten. Das wäre natürlich die ideale Variante, aber der Podcast zahlt ja oder ist finanziell noch nicht mal so lohnenswert, dass wir selber unsere Arbeitszeit davon decken können komplett. Das geht nicht. Und dann bleibt es auch beim Ideellen. Ich versuche es wirklich jedes Mal nicht auf KI zurückzugreifen. Aber wenn ich in dem Fall schon 2 Stunden meiner Arbeitszeit, die ja eh nicht bezahlt ist, darauf verbracht habe, ein Bild zu finden, mit dem auch ich zufrieden bin, dann habe ich in diesem konkreten Fall tatsächlich mir dann gedacht, es geht es nicht. Ich kann es da nicht noch mehr Zeit reinstecken, um eine Bebilderung zu finden, die wir nutzen dürfen und die nicht ausschaut wie Arsch, sagen wir mal so. Mhm. Weil, ne, irgendwie irgendwelche Porträtbilder von Paul Dirac, das finde ich halt auch super langweilig. Also irgendwelche Porträts von irgendwelchen Forschenden, die schon lange gestorben sind. Aber ich höre diese Kritik, ich bin da auch bei mir. Es soll auch wirklich die Ausnahme bleiben. Das ist nicht meine erste Anlaufstelle, die KI für irgendwas. Aber in dem Fall, ich bin so ein bisschen unsicher. Wie gesagt, in meiner idealen Welt würde Astrogeo so viel Geld oder würden wir mit Astrogeo so viel Geld verdienen, dass wir zum Beispiel jemanden bezahlen könnten, der uns diese Thumbnails und diese Episodenbebilderung macht. Fände ich fantastisch. Aber das kostet halt auch nicht nur 3,50 Mark, ne? Weil auch so, jemand möchte ja ordentlich bezahlt werden und soll auch ordentlich bezahlt werden. Und das ist jenseits unserer finanziellen Mittel. Also, genau. Das ist mein Kommentar oder meine teilweise Erklärung, so warum, weshalb, wieso. Aber ich höre es, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen und ich für meinen Teil versuche schon definitiv, dass das eine Ausnahme bleibt. Aber es wird dann halt irgendwann auch für mich, ne, wenn ich sowieso schon für den Podcast sehr viel Zeit reinstecke für eine Folge und dann noch ja sehr viele Stunden darauf, Bildmaterial zu finden. Irgendwann ist es dann halt, muss ich halt auch mal zum Loch raus, weil tragischerweise, ich meine natürlich, der Hauptteil, worauf es eigentlich ankommen sollte bei einer Podcast-Folge, ist das, was drinnen ist, aber wie wir alle wissen, ist halt auch entscheidend, was drauf ist. Und wenn das Bild halt doof ausschaut, dann ist halt schade. Ich würde an dieser Stelle noch Folgendes ergänzen, also ich bin auch total hin und her gerissen, was KI-Tools angeht. Und als Menschen, also Franzi und ich, wir texten ja nun hauptsächlich in unserer Arbeit. Und unsere Texte sind natürlich auch Teil des KI-Lerndatensatzes. Und irgendwie werden wir da auch ausgenommen, ja, ein Stück weit. Also ich bin da überhaupt nicht ein großer Freund der KI und sagt, das wird jetzt die Welt verändern und alles wird gut damit. Definitiv nicht. Und diese KI-Revolution, die irgendwie so manche Journalisten oder vielleicht auch so Marketingabteilungen von Tech-Firmen ausrufen, das halte ich tatsächlich für Quatsch. Aber ich bin auf der anderen Seite auch total dagegen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also es gibt schon so ein paar begrenzte Use Cases, auch speziell für uns Textarbeiter, also sowas wie Kleintexte, ne? Also irgendwie eine gute Überschrift finden. Alles, was irgendwie mit Brainstorming zu tun hat, also wo man so ein bisschen kreativen Anstoß braucht, da finde ich das mittlerweile schon sehr praktisch. Also jetzt nicht, da scheiden sich auch die Geister, aber ich bin so, also wenn jetzt habe ich irgendwie tagelang gefühlt mich mit diesem Thema beschäftigt, dann habe ich die Folge geschnitten und jetzt soll ich ja noch eine kreative Überschrift mir überlegen und da hilft es mir total einfach zu sagen, also jetzt nicht, gib mir eine Überschrift und die nehme ich dann, sondern ich kopiere einfach die zwei Absätze Text da rein und sage, gib mir doch mal 10 mögliche Überschriften und aus diesen 10 bastel ich dann manchmal 2 zusammen. Das klappt nicht immer, aber manchmal ist dann eine Idee dabei, die irgendwie mich dann zu dem Ziel führt und ich finde jetzt das per se nicht verwerflich, das dafür zu verwenden. Und ein anderer Use Case im Podcast, den ich überhaupt nicht missen will, sind diese Transkripte. Also wir können ja einfach ein 1:1 Texttranskript, was auch zu 99,9% fehlerfrei ist. Also es gibt einzelne Fehler drin, aber das ist total zu verkraften dafür, dass wir ein durchsuchbares Transkript, was ja dann irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Wordseiten voller Text ist. Wenn man das dafür jemanden bezahlen müsste, das zu machen, das wäre sozusagen in 10 Jahren für uns noch nicht leistbar wahrscheinlich, wenn man das ein Transkript von so einer Folge komplett in Handarbeit, da wärst du, also das sind ja Arbeitstage. Euro dabei. 1000 Euro mindestens, sag ich, das dauert ewig. Das sind einfach Arbeitstage, die da drinstecken, ja, und dann kann man immer sagen, ja, das braucht ja alles Ressourcen, aber ich weiß nicht, ob man da wirklich mit anfängt, da jetzt irgendwas gegeneinander zu rechnen. Man kann immer mal das ein bisschen abwägen und überlegen, wie viel man sowas nutzt. Und gerade Bildgeneration ist tatsächlich energieaufwendig. Aber ich glaube, da sind wir in keiner Position, uns was vorwerfen lassen zu können. Ich habe gerade mal geguckt, also das ist jetzt das dritte Mal, dass wir ein KI-generiertes Bild verwendet haben. Die anderen zwei, ich glaube, das ist noch nicht mal jemandem aufgefallen. Ja, also da hatten wir auf jeden Fall keinen Kommentar dazu. Ich bin aber, wie Franzi gerade gesagt hat, ich bin auch mal total froh, wenn ich irgendwas finde, was schön ist. Gerade meine letzte Folge, diese zweite Milankovic-Folge, da habe ich auch ewig überlegt, was ich da mache, aber ich will halt, wir könnten wahrscheinlich jede zweite Folge irgendwie eine Erde nehmen. Ja, Erde aus dem Weltraum und dann. Ja, bei mir ist halt irgendwie mehr an dir alles, das ist halt irgendwie alles rund. Ne? Genau, genau. Und dann war ich echt glücklich, dass ich da diese, das ist quasi eine elektronenmikroskopische Aufnahme von so einem Algenskelett, ja, dass ich dieses Ding gefunden habe. Da habe ich aber auch noch ich habe eine Stunde gebraucht, um dieses Bild zu finden. Dann habe ich noch eine halbe Stunde mich versucht zu verifizieren, dass wir das wirklich verwenden dürfen, dass es wirklich eine freie Lizenz ist. Das war dann irgendwie ein Bild, was ursprünglich auf Flickr von jemandem gepostet wurde, wo man total vorsichtig sein muss. Und also das ist einfach ein Fass ohne Boden und ich finde so, das dürfen wir auch ab und zu machen. Punkt. Ja, also ich bin da auch so, ich habe da meinen, also ich höre es und und wie gesagt, wenn ich es zahlen könnte, würde ich das sehr gerne eine echte Person dafür definitiv bezahlen. Mhm. Und für mich, ich meine, schau mal, ich habe selber 8 Jahre lang bildende Kunst studiert, also ich habe einen Abschluss, hurra. Von daher ja, deshalb weiß ich auch, wie viel Zeit das in Wirklichkeit kostet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich selber benutze KI hauptsächlich Transkripte von Interviews, die ich geführt habe, weil auch da säße man eine ganze Weile und ich benutze es, um O-Töne aufzuräumen. Weil auch das ist eine finanzielle Sache. Es zahlt mir keine Redaktion der Welt Geld dafür, dass ich mich in den Zug setze und einer echten Person ein echtes Mikro unter die Nase halte, weil das ist teuer, wenn die Frau Konitzer durch die halbe Bundesrepublik fährt. Sondern das findet sehr oft über Zoom statt, über Telefon, Handysprachaufnahmen und so weiter, pipapo. Und manchmal klingt es ganz gut und manchmal klingt es furchtbar. Und dafür gibt es inzwischen ja auch Tools, KI-Tools, die dir diese O-Töne aufräumen. Erstaunlich gut, ja. Ja, die sagen auch nichts anderes. Also ich meine, da wird ja nichts, das ist immer noch der O-Ton, die Person sagt, was sie sagt. Da werden ja keine neuen Worte dazu erfunden, weggelassen oder sonst was. Aber das räumt das auf und es klingt dann einfach okay. Ist das ideal? Nein, in der idealen Welt noch vor, weiß ich nicht, Prä-Pandemie bin ich wirklich durch die Bundesrepublik gejuckelt für ein einziges Interview. Für ein einziges Interview war ich in Halle an der Saale. So, dann habe ich mit dem eine Stunde gesprochen und bin wieder zurückgefahren. Das war der ganze Tag, das war der Hammer. Aber das wurde damals bezahlt, das wird heute nicht mehr bezahlt. Und deshalb, da ist halt dann das KI-Tool eine gute Möglichkeit, um es überhaupt hörbar zu klingen. Aha. Für AstroGeo oder für alle meine Texte, ich benutze überhaupt gar keine KI für Texte. Das mache ich nicht. Dann sitze ich halt einen halben Tag da und überlege mir das, weil ich möchte auch irgendwie nicht, solange ich es nicht unbedingt machen muss, ich möchte mir das irgendwie bewahren, mein weiß ich nicht, mein Denken, mein kreatives Denken, mhm, nicht von KI beeinflussen zu lassen. Das möchte ich einfach nicht. Bei einem Podcast, wo es um Sprache geht und um Astro-Inhalte und Geo-Inhalte und so, finde ich es dann aber vertretbar, ein Bild, in dem Fall, wo wir es beide erklärt haben, ein Bild mir von der KI erzeugen zu lassen, weil es geht ja nicht darum, dass wir eine schöne Bildergalerie haben mussten. Oder das Bild ist nicht der Hauptzweck, sondern es ist für mich als visuell wenig veranlagte Person, trotz Kunststudium, ist ein Bild oder ist die Bildrecherche das notwendige Übel. Genau. So. Und deshalb ist es für mich in dem Sinne okay. Aber guter Punkt. Danke dafür, dass du es aufgebracht hast, J. Und wir hören dich und ich würde trotzdem hoffen, vielleicht hoffentlich würden wir irgendwann echt mal so viel Geld damit verdienen oder dass wir nicht nur unsere Arbeitszeit davon zahlen könnten, sondern eben auch eine echte Person, die uns diese Bebilderung genau macht. Zumindest in den Fällen, wo, also das sind ja wirklich wenige, weil es diese ganzen freien Quellen gibt in unseren Themenfeldern, aber in diesen Fällen, wo das schwierig ist, genau, finde ich das auch eine schöne Möglichkeit, wenn wir irgendwann auch dahin kommen, auf jeden Fall. Wäre ich auch bereit, dafür Geld auszugeben, wenn wir. Ja, ich wär sofort dafür bereit, Geld auszugeben, wenn ich es im Moment hätte, um es auszugeben. Genau. Aber genug der Finanzen und der KI, wenden wir uns den schönen Dingen des Lebens zu, und zwar der Exkursion. Genau, diese Pläne, die Zukunft betreffend. Also es gab ja diese Idee, die wir im letzten Geplänkel wiedergegeben haben von einzelnen Hörenden, dass wir mal eine Exkursion machen mit manchen von euch, die Lust darauf haben. Da gab es sehr wahnsinnig viele Rückmeldungen, sehr viel Zuspruch. Und wir sind sehr optimistisch, dass wir da auch eine kritische Masse zusammenbekommen, dass wir da mit ein paar Leuten mal durch die Gegend ziehen und auch uns untereinander kennenlernen. Und einschränkend möchte ich gleich sagen, also wir haben leider erst angefangen, uns damit zu beschäftigen und das so ein bisschen zu durchdenken, was das bedeutet. Und gerade wenn man jetzt so eine etwas größere Gruppe hat von, keine Ahnung, 20, 30 Leuten, dann braucht man natürlich auch eine Unterkunft. Das muss man vielleicht auch am besten zentral organisieren, damit es alles klappt. Und braucht vielleicht auch Räumlichkeiten. Und all das ist natürlich jetzt nicht übermorgen machbar, weil so Unterkünfte für so Gruppenreisen meistens auch schon so mindestens ein Jahr vorher gebucht werden müssen. Also das wird alles noch so ein bisschen brauchen, aber wir wollen jetzt einfach mal Schritt für Schritt da so ein bisschen weiter planen und als ersten Schritt einfach nochmal unverbindlich abfragen, wie viele Menschen wirklich Interesse hätten, dabei zu sein, wie viel Geld ihr bereit wärt für Unkosten, Organisation, Unterkunft und Verpflegung auszugeben. Und wir haben da so eine kleine Umfrage gestartet. Wie gesagt, völlig unverbindlich. Ihr verpflichtet euch zu nichts. Ihr müsst auch nicht eure Kontaktdaten angeben. Ihr könnt es aber gerne machen, wenn ihr was beitragen wollt und uns auch irgendwie da noch ein bisschen helfen wollt. Also ihr könnt euch einfach unverbindlich eintragen, verpflichtet euch zu nichts. Genau, das wäre super, wenn ihr das tun könntet. Den Link, den haben wir in die Shownotes gepackt. Und ich würde, wie gesagt, realistischerweise sagen, frühestens im Frühling 2026 oder irgendwann nächstes Jahr, wenn alles klappt. Außer in der Birkenblühzeit, da bin ich im Ausland, da bin ich nicht da. Ja. Also sobald irgendwo welche Birken blühen, bin ich. Also da bin ich auch nicht dabei. Birken sind böse. Können wir eine Astro-Geo-Exkursion am Southwest Coast Path machen? Ja. Island ist auch immer gut. Da gibt es zwar auch Birken, aber ich glaube, da ist windig genug. Ja, das war so bitter. Ich war neulich auf diesem Teleskoptreffen von einem Astrogeo-Hörer. Hallo Norbert, es war sehr schön, aber es war in der Steiermark, schon so in den Alpen und ich habe gedacht so, oh geil, endlich mal raus und ein bisschen weiter oben. Prima, dann kommen wir da angefahren an diesem sehr schönen Gasthof und zwischen den ganzen Tannen gab es genau eine Allee mit 20 Fichten, mit 20 Birken. Hey. Nehme ich die zu unserem Hotel und ich so, ups. Ja, und es war natürlich Blütezeit, ne? Das war noch Blütezeit und es gab auch nur, das latent Traurige an dieser Geschichte ist für mich persönlich, dass es war ein sehr, sehr schönes Treffen. Aber es gab nur die letzte Nacht, der Sonntag, wo das Wetter klar genug war zur Beobachtung. Und ich hatte dann am Nachmittag, musste ich dann ein Antihistamin nehmen, damit ich damit klarkomme mit diesen Birkenpollen und Allergie. Und das hat mich so ausgenockt, dass ich ab 10 Uhr abends im Bett lag und geschlafen habe. Ich habe nichts vom Himmel gesehen. Oder ich muss noch mal hin. Vielleicht nächstes Jahr. Aber dann definitiv mit anderen Antihistaminen und ja. So war das okay. gewesen. Aber zurück zur Exkursion, die nicht zu Birkenbäumen geht, sondern der Ort ist ja die Frage. Der Ort ist die Frage. Das haben wir auch noch nicht entschieden, wobei es schon eine sehr starke Tendenz zum Nördlinger Ries gibt. Aber ich habe jetzt auch in diese Umfrage noch andere Optionen reingepasst. Also einfach so Bereiche im deutschsprachigen Gebiet, so damit wir auch einfach so sehen können, wo die meisten von euch ansässig sind. Vielleicht dann auch, falls man dann vielleicht irgendwann sogar eine zweite Exkursion macht, ne? Also dass wir da einfach schon mal so ein bisschen planen können. Aber jetzt reden wir erstmal über die erste. Und ich habe noch ein kleines inhaltliches Feedback in dieser ganzen Diskussion, weil auch über das Nördlinger Ries haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Und ich habe ganz am Rand die Eifel erwähnt, ja, also diese Region da so südlich von Bonn. Und da hat nämlich Jörg auf etwas hingewiesen, der selbst Geologe aus der Schweiz ist und der immer wieder geologische Exkursionen auch in Deutschland anbietet. Und Jörg schreibt das Folgende. Magst du das vorlesen? Ja, Jörg schreibt, du, in dem Sinne meint er dich, Karl, sprichst einmal von der Eifel als einem der wenigen Vulkangebiete Deutschlands. Als Schweizer mit keinem einzigen jungen Vulkan im Lande finde ich das ziemlich untertrieben, denn als Teil der zentraleuropäischen Vulkanprovinz CEVP, Zentraleuropäische Vulkanprovinz, ist ja geil. Klingt hat schön, es in ne? Deutschland doch eine ganze Menge an jungen Vulkangebieten neben der Eifel, zum Beispiel Vogelsberg, Rhön, Kaiserschnull, Hegau, Urach etc. pp. Diese Vulkanprovinz und die Frage ihrer Genese, alles Mäntelplumes, wäre auch einmal ein Beitrag wert. Schließe ich mir an. Danke, Jörg. Ja, vielen Dank. Karls To-Do-Liste wird länger. Ich ergänze noch, als jemand, der nur wenige Kilometer vom Vulkangebiet Bad Urach entfernt lebt, hast du mich ganz schön kalt erwischt. Genau, also deutsche Vulkangebiete stehen definitiv auch auf meinem Zettel, spätestens jetzt. Und Jörg hat übrigens auch noch eine lange Liste weiterer wirklich guter Themenvorschläge aus der Geologie geschickt. Und vielen Dank dafür. Und ihr, beziehungsweise du, Franzi, du wirst noch davon hören. Hurra, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Dann haben wir es für heute. Genau, ich habe ja am Anfang wie immer gedacht, es wird eher kurz, aber wie immer weit gefehlt. Genau. Jo. So, und da hast du noch immer von deinem Raketenstart erzählt. So, aber ach, Franzi. Zum Schluss sagen wir Danke. Und zwar auch dieses Mal Danke an alle, die uns finanziell unterstützen. Wir finden euch total nett und toll und überhaupt. Und großen Dank. Der geht diese Woche an unsere neuen UnterstützerInnen und zwar Jörg, Oliver, Dirk, Andrea, Oliver, Kolja, K., Arndt, Bernd und Froschi, Johannes, Julia, Pauline, Valentin, Hope, Markus, Udo, Paul, Falk, Bernhard, Ludger, Martin, Stefan, Hardy und Chica. Super, vielen Dank. Die Liste war unglaublich lang dieses Mal, also ganz toll. Ich lese auch gerne noch weitere eine halbe Stunde Namen vor, da habe ich nichts dagegen. Ja, dann beim nächsten Mal. Aha. Aber erstmal war sie das, die Ausgabe 115 von AstroGeo.